Moin Moin, hier ist Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt, euer aller Stadt. So, hab mir gerade lecker Lachsfilet gemacht. Ich hoffe mal, wenn ich dabei was esse bei der Aufnahme, dann muss ich nicht gehen. Butterweich, butterweich. Ich habe aber seit ein paar Tagen links oben ja keine Zahnschmerzen, sondern ja, ich glaube, das ist das Zahnfleisch oder so, kann ich da nicht sagen. Aber boah, das ist eine Portion, also die schaffe ich gar nicht richtig. Ich weiß gar nicht, kann man gebratenen Lachs am nächsten Tag noch kalt essen? Ich glaube schon, ne? So in Nudelsalat rein oder so. Heute sollte es richtig warm werden. Was heißt sollte? Es ist richtig warm. Schwül warm, aber die Sonne ist nicht. Also heute Morgen, wo ich zum Bornhorster See gefahren bin, kam die Sonne raus. Aber jetzt fängt es wieder an zu regnen. So, ich esse jetzt meinen leckeren Lachs. Und ja, ich habe vielleicht doch ein bisschen Angst, dass es vielleicht doch ein Loch im Zahn ist, aber das sind keine Zahnschmerzen, das sind Zahnfleischschmerzen. So, vielleicht mache ich da morgen ein bisschen Nudeln zu und dann mache ich dann Salat raus. Ja, heute gibt es lecker Lachsfilet. Und ja, das war es erstmal und ohne Gähnen. Aber ich muss, glaube ich, ein Bäuerchen machen. Moment. Ein lautloses Bäuerchen. So, in diesem Sinne, bleibt mir gewogen. Wir hören uns und jetzt habe ich auch noch Schluck auf. Schluck auf. In diesem Sinne, Oldenburg, deine Stadt, unsere Stadt. Euer aller Stadt. Bleibt mir gewogen.